kein feuriges Comeback, sondern einen zaghaften Abschied. Den hat Michael Jackson in London angekündigt. Verteilt auf 10 Konzerte in der O2 Arena im Sommer. Die erste Bühnenshow soll am 8. Juli starten. Danach soll endgültig Schluss sein mit dem King of Pop. Der Abschied soll den Fans gelten und die jubelten jedem Wort von Michael Jackson zu, wenngleich sein ganzer Auftritt lediglich ein paar Minuten dauerte. Die Pop-Ikone, wie immer in Schwarz gekleidet, sein Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille und langen Haaren versteckt, lächelte ein wenig angestrengt in die versammelte Menge. "Ich liebe euch alle", sagte Jackson mehrfach und streckte einen Arm in die Höhe, als ob er das Scheinwerferlicht abwehren wollte. Er versprach den Fans, jeden Song zu singen, den sie sich wünschen. Und dann sagte er noch "bis Juli", deutete ein paar Tanzschritte an und verschwand hinter dem Vorhang. Ob er die 10 Abschiedskonzerte körperlich durchhält und mit welchen Tanzeinlagen zu rechnen ist, darüber kann weiterhin nur spekuliert werden. Äußerlich jedenfalls strahlte er nicht die Energie eines gestärkten, ausgeruhten und gesunden Popstars aus. Der Kartenvorverkauf für die Konzerte startet am 13. März im Internet. Die Tickets sind deutlich preiswerter als erwartet. Sie kosten zwischen 60 und 80 Euro und liegen dabei nicht bei über 200 Euro, wie zunächst spekuliert worden war. Jetzt wetten die Briten schon darauf, wie schnell die 10 Shows ausverkauft sein werden. Immerhin passen rund 20.000 in die O2-Arena.